Thema: Kleine Geschäfte, Supermärkte. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Es wird konsumiert, was das Zeug hält. Die Wirtschaft wird dadurch angekurbelt. Grenzloses Einkaufen zeugt vom Wohlstand. Es entstehen neue Arbeitsplätze und es gibt einen immer besseren Service für den Konsumenten, was natürlich positiv ist. Andererseits leben Mitglieder einer Konsumgesellschaft verschwenderisch. Sie kaufen mehr, als sie brauchen und produzieren viel zu viel Müll. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird ebenfalls größer. Einkaufen ist zu unserem Lebensstil geworden. Doch wie wir das machen, kann recht unterschiedlich sein, wie das die beiden Fotos belegen. Das gemeinsame Thema ist der Lebensmittelkauf, mal in einem kleinen Geschäft, mal im Supermarkt. In den kleineren Geschäften, auch Tante-Emma-Läden genannt, können wir Lebensmittel, Getränke und die wichtigsten Drogerieartikel kaufen. Die gibt es überall in der Stadt, sodass man zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Bushaltestelle schnell einkaufen kann. Einige haben sogar nonstop geöffnet. Ihr Sortiment ist zugegeben auf die Grundnahrungsmittel beschränkt und die Preise liegen auch etwas höher als im Supermarkt. Dafür muss man hier nicht Stunden mit dem Einkaufen verbringen und die Bedienung ist auch freundlicher. Geht man oft hin, entsteht ein persönlicher Kontakt mit dem Ladenbesitzer. Der Kunde kann sich von ihm beraten lassen. Für viele ist es eine nette Geste, dass sie beim täglichen Einkauf als Stammkunden begrüßt werden. Auf Bild 1 ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr stelle ich mir den Einkauf im Tante-Emma-Laden vor. Supermärkte sind eine andere Welt. Die sind für den Großeinkauf gedacht. Wenn man nicht die schweren Einkaufstüten mit nach Hause schleppen will, muss man da mit dem Auto hinfahren. Viele Leute kaufen gern im Supermarkt ein, weil sie dort ein größeres Warenangebot finden als in kleinen Lebensmittelläden. Die Selbstbedienung hat eben ihre Vorteile. Man nimmt den Einkaufswagen, greift nach dem Einkaufszettel und wählt die benötigten Produkte aus. Um Zeit zu sparen, sollte man ein Konzept fürs Einkaufen im Supermarkt haben, zum Beispiel wissen, welches Produkt wo steht oder zu welcher Tageszeit der Einkauf am schnellsten geht. Als Grundregel gilt: Kauf nur das, was auf deiner Liste steht. Dem jungen Paar auf Bild 2 macht die Einkaufstour einen Riesenspaß. In Wirklichkeit geht es in den Supermärkten furchtbar unpersönlich und eintönig zu. Wichtig ist, dass man eine Einkaufsliste schreibt, in die man einträgt, was man für den Wocheneinkauf benötigt. Die Auswahl an verführerischen Lebensmitteln im Supermarkt ist riesengroß. Aber wahllos einkaufen führt nur zum Griff von ungesunden und teuren Produkten. Wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gehe, achten wir des Weiteren auf saisonale und heimische Lebensmittel, vor allem bei Obst und Gemüse. Und wie schwer es einem auch fällt, man muss versuchen, sich nicht von den Werbetricks der Supermärkte täuschen zu lassen.